Kundgabe 5364. Empfangen durch Bertha Dudde am 14.04.1952. Kleine Herde im Kampf am Ende der Erde. Meine kleine Herde wird am Ende dieser Erde fest zusammenhalten müssen, um sich gegenseitig zu stärken und zu trösten, um gemeinsam eine starke Mauer zu bilden, wenn die Kräfte der Finsternis anrennen wollen, um sie einzureißen. Es werden nur wenige sein, die mir treu bleiben im Glauben. Denn ich rufe zuvor schon ab, die den letzten Anstürmen nicht gewachsen wären, deren Glaube wohl mir gilt, die ihn aber nicht so stark werden lassen, dass sie Widerstand leisten können. Ich weiß, wer fest zu mir stehen wird, und bereitet diese so vor, dass sie ihren Mitmenschen eine Stütze sein können, dass sie ihnen Vorbild sind und den noch Schwachen helfen können im Kampf wider die Finsternis. Ich führe die meinen zusammen und halte schützend meine Hände über sie, denn die Welt wird ihnen immer entgegenstehen und würde sie hart bedrängen, auch zuvor schon, wenn ich ihnen nicht zur Seite stehen und ihnen Hilfe bringen würde, so sie in Not sind. Ich führe sie alle Wege und mein Geist geleitet sie, so dass sie stets so gehen, wie es mein Wille ist, und ich stärke sie stets mit meinem Wort. Ich selbst rede zu denen, die mich hören wollen, und diese werden niemals ohne Kraft sein. Denn so ich zu ihnen rede, bin ich selbst bei ihnen. Ich bin ihnen gegenwärtig und auch allen denen, die diese meine Worte anhören und aufnehmen in ihre Herzen. Doch je näher es dem Ende zugeht, desto kleiner wird die Zahl derer werden, die mich selbst zu hören begehren, die mich in sich gegenwärtig sein lassen. Und darum sage ich euch, suchet eifrig, Seelen zu gewinnen, die ihr mir noch zuführen könnet. Werbet jetzt noch um solche, bevor es zu spät ist. Noch könnet ihr euch offen geistig betätigen. Noch sind euch keine Schranken gesetzt von irdischer Macht. Noch dürfet ihr reden ohne Scheu. Ihr könnet nur in den Mitmenschen Feinde finden, die euch bekämpfen wollen. Ihr könnet aber dennoch arbeiten für mich und mein Reich in meinem Auftrage. Doch es wird die Zeit kommen, wo euch Schranken gesetzt werden, wo ihr angefeindet werdet und diese Anfeindungen über euch ergehen lassen müsset, weil ihr euch nicht zur Wehr setzen dürfet. Es wird die Zeit kommen, wo man euch, die ihr für mich tätig seid, unter Androhung von Strafen zu hindern suchen wird. Und dann müsset ihr schon so viel Vorarbeit geleistet haben, dass sie in der Stille Erfolge zeitigt. Ihr müsset schon überallhin den Samen gestreut haben. Ihr müsset viele Menschen bekannt gemacht haben mit meinem Wort, das aus der Höhe euch vermittelt wird. Und der Same wird aufgehen und sich ausbreiten durch meinen Segen. Leistet Vorarbeit, wo und wie ihr nur könnet. Lasset euch nicht durch irdische Arbeit abhalten von der geistigen Tätigkeit. Verbreitet mein Wort, traget überall hin Kunde davon und bringet euren Mitmenschen das Evangelium. Lasset euch nicht genügen an der Tätigkeit der öffentlichen Kirchen. Seid selbst eifrig tätig und werbet außerhalb der Kirche, denn dort ist große Not. So manche Menschen suchen und können das Rechte nicht finden. Gebet ihnen Kenntnis, und der Wille des Einzelnen wird sich dann zu entscheiden haben, wie er diese Kenntnis verwertet. Seid mir treue Mitarbeiter, denn ich werde euch die Menschen zuführen, an denen ihr Weinbergsarbeit verrichten sollet. Ich werde euch die Gabe des Redens verleihen, auf dass ihr alle Möglichkeiten nützet, um Menschen zu gewinnen für mich und mein Reich. Um meiner kleinen Herde noch Schäflein zuzuführen, die in mir ihren Hirten erkennen, dem sie nachfolgen wollen. Amen.